Wie war die Zusammenarbeit mit Horst Wendland damals? Gefürchteter Produzent, aber auch sicherlich ein guter Kerl für Sie. Wie war die Zusammenarbeit mit Horst Wendland und welche Anforderungen hat er an Sie gestellt als Musiker? Er war der einzige Produzent, den ich kannte und kenne, der wirklich kreativ war und der sein eigenes Geld für diese Kreativität spendierte. Natürlich luchste er, ob die Leute auch ins Kino gehen, aber zunächst mal musste es ihm gefallen. Und dieses erste Begegnen, das war der erste Film, den ich machte, der war mit Josef von Barki, die äußerst seltsame Gräfin, mit Lil Dagobert. Und da lernte ich dann diesen Regisseur kennen und da sagte der: Dicker, lass dir nichts von dem Regisseur erzählen, er hat zwar recht, aber gib ihm recht, aber du machst so, wie ich will. Ach, er hat noch etwas gesagt: Du musst gut sein, besser als die anderen, aber dafür Billard. Wenn Sie heute nochmal den Hexer sehen oder einen anderen Edgar Wallace-Film, was empfinden Sie da? Sind Sie dann auch amüsiert oder sind Sie immer noch so elektrisiert wie damals? Also was ist das für ein Gefühl, beispielsweise bei der Titelsequenz vom Hexer? Ja, weil davon so oft gesprochen ist, habe ich das nochmal richtig mehr angehört. Also ich finde es total in Ordnung. Ich kann da nichts Besonderes dran finden. Es ist einfach ein Baustein in Filmmusik. Ich sehe mir die Filme nicht mehr an. Ich habe die nach der Mischung gucke ich einmal. Wir wurden damals auch zu den Premieren überhaupt nicht eingeladen. Heute fliegt man ja zu den Premieren, weiß ich wo, bis nach Tokio und Hawaii, Hawaii, mein Ei. Und die Musik wurde bestellt, wurde bezahlt, wurde abgeliefert und dann war der Kuchen gebacken. Sie waren aber auch bekannt oder sind bekannt dafür, dass Sie auch mit elektronischer Musik, mit allen möglichen elektronischen Geräten gearbeitet haben. Waren Sie da ein Pionier damals? Haben Sie sich auch an der neuen Musik damals orientiert ein bisschen, reingehört in Musik konkret, Stockhausen? Oder fanden Sie das alles nicht so interessant für Sie? Ach doch, es gab in München ein Studio und da wurde gelochstreifelt und alles Mögliche. Ich habe mir das alles angeguckt, also Musik abstrakt, nicht? Ich habe dann also, abstrakt habe ich dann meinetwegen auch Bänder rückwärts laufen lassen und dann wurde also der Nachhall, wurde ein Vorhall. Ich habe da sehr viel experimentiert, aber ich habe mich da nicht daran orientiert, weil das ist sowas, eine Kaste gewesen, mit allem Respekt, so ein bisschen was wie Naturbio-Essen, also ein bisschen so wie Grün. Also ich bin dagegen und ich mache alles neu macht der Moi. Und ich habe also das rausgenommen, was für mich gut war. Da gab es einen Vocoder. Ein Vocoder, das ist ein Gerät, wo man im Krieg nach Paris Nachrichten verschlüsselte. Und drüben stand auch ein Vocoder und der entschlüsselte. Und da habe ich dann diesen Vocoder benutzt und habe mal meine eigene Stimme dann moduliert mit einem Cello. Und das hieß dann, waren da die Runterzähler von der Raumpatrouille. Der Countdown, der berühmte. Das ist Ihre Stimme, die man ja hörte. Da ich ein Berliner bin und ab und zu kommt es noch durch, da zähle ich herunter. Erstmal zähle ich es in Deutsch. Das ist der einzige Countdown auf der Welt, der in Deutsch ist. Denn man countdownt ja bloß mal gemeinsam in Englisch. Vielleicht Russisch kann auch noch sein. Aber ich sage dann 10, 9, 8. Und dann sage ich 7, 5. Ich sage nicht 5. Der Berliner sagt 5. Und daran merkt man es. Denn hinterher haben alle gesagt, das war unsere Idee. Ich sehe hier gerade ein sehr schönes Cover von Ihrer neuesten CD, Die vollkommene Ehe. Da sind Mann und Frau drauf, relativ unverhüllt. Erzählen Sie was zur Erotikfilmwelle in den 60er Jahren und wie sind Sie dazu gekommen? Mein Freund Wendland hat gesagt, du musst auch mal was anderes machen. Ich habe mal die Rechte geguckt von dem Van der Velde. Und Van der Velde wusste ich, das ist so ein Holländer. Und also Porno sagte mal damals nicht so, Aufklärungsbuch war das. Und glaube ich, weltweit ein großer Erfolg. Das war, ich glaube, fundierter als dieser andere Herr, der so unsympathisch ist. Ich habe ihn vergessen, der auch so eine Schiene anlegte wollte. Entsetzlich, ja, ich meine, das ist ja eine überhebliche Ziege da, Zickenrad. Also ich habe das gesehen und fand das eine ganz nette Sache. Der Mann, der da war, der drehte sich immer auf dem Drehstuhl, das war ein französisches Modell. Und da habe ich gedacht, jetzt musst du schöne Lullaby-Musik machen. Und das habe ich dann auch mit einem anderen Klang, das war mit zwei Cembali und Cembalo, Lalilalu, das ist die Mehrzahl, und mit Celli, das ist die Mehrzahl von Cello. Und das ist also eine Musik, der Berliner sagt, eine Musik für die Leute. Ihre Musik wurde vor einigen Jahren entdeckt von jungen englischen Bands und von vielen anderen, die man so ein bisschen der DJ-Szene und der Pop-Szene zurechnen kann. Wie haben Sie auf die Anrufe reagiert? Sie bekamen Anrufe, dass Leute Ihre Musik remixen wollten. Ja. Wie empfanden Sie das? Fanden Sie das als schlüssig, normal, überraschend? War das ganz klar für Sie? Ja, überraschend? Ich habe gesagt, was macht ihr heute Musik alleine? Nein, wir möchten das direkt so haben und man könnte es nochmal neu aufnehmen, wenn ihr unbedingt diesen Track da haben wollt. Das war zum Beispiel bei Pulp und die sagten, wir möchten eben auch in dieser Raumpatrouille möchten wir einen Take haben, habe ich gesagt, die Verleger sind dabei. Ich bin auch so verlegen, dass ich einen Verleger habe. Der kassiert dann natürlich für die Nutzungsrechte. Und ich habe gesagt, ihr könnt es euch ersparen, dieses, machen wir da ein neues Band. Das kostet ja viel, viel weniger. Und da komme ich nach London, nehme es mit den vier Posaunen und tätteratete auf. Haben gesagt, nein, das kriegen Sie nie wieder so hin. Ich sage, ich bin doch nicht senil. Er sagt, nein, aber das ist, wir möchten das so haben. Also haben die lieber das Vierfache bezahlt und haben dann das genommen, nur einen Track, der vier oder acht Takte vorne wegläuft. Und da haben sie eine ganze Nummer von gemacht. Würden Sie heute noch jungen Musikerinnen und Musikern empfehlen, ins Fach Filmmusik zu wechseln? Ja, sofort. Nur mit der Bedingung, dass sie Musik studiert haben müssen. Sie müssen Noten lesen wie andere Krümel aus dem Bett. Und wenn nämlich keiner Noten lesen kann, dann ist er halt eben nicht fähig, auch zu komponieren. Es gibt natürlich die Songwriter, die Vibe-Komponisten, die meine ich nicht. Aber ein Filmkomponist muss die Partituren lernen, zu sezieren, zu analysieren, von Ludwig bis zu Dr. Aida. Und dann seinen eigenen Stremel raussuchen. Und da wäre es natürlich schön, wenn die Senderorchester solchen jungen Filmkomponisten mehr Raum geben würden, als sie es heute taten oder tun. Oder tun werden. Wenn Sie heute nochmal einen Auftrag bekämen, hätten Sie einen Wunschregisseur und eine Wunschmusikvorstellung? Der einzige Regisseur, den ich einfach super finde, ist Tarantino. Einer, der enorm filmisch gebildet ist, musikalisch ein gutes Wissen hat, sehr vieles kennt und der auch sehr vieles Deutsches kennt, der wäre so ein Knüllerpüller da. Würden Sie dem zustimmen, wenn man sagt, Sie sind ein Bindeglied auf der Strecke von Paul Linke über Werner Eisbrenner bis hin zum Jazz, hin zur DJ- und Remix-Kultur, dass Sie wirklich da auch ein strahlender Lichtpunkt sind? Könnten Sie ungefähr dem zustimmen? Ja, ich bin so, das ist, wahrscheinlich ist es Kessheit, aber das kann man doch ruhig einziehen lassen. Ich meine, auszulöschen ist es ja nicht. Das ist das Tolle. Man kann den Thomas nicht immer toll finden, aber auslöschen geht er auch nicht. Aber das ist doch eine ganz schöne Sache, wenn man das schon erreicht hat.